Es ist 5:12. Das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Matthias Jahn. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Tag. Über diese Hochzeit mit Hindernissen im nordhessischen Bad Emstal wird noch lange gesprochen. Während der Feier in einem Restaurant brach in der Küche plötzlich ein Feuer aus. Doch das beeindruckte die Hochzeitsgäste wenig. Sie verlegten die Feier kurzerhand auf einen Supermarktparkplatz. FFH-Reporterin Madeleine Kasim, du hast mit der Feuerwehr gesprochen. Was ist da passiert? Ja, in der Küche vom Restaurant Grieschäfer haben am Nachmittag plötzlich zwei eingebaute Friteusen Feuer gefangen. Deswegen mussten alle sofort aus dem Gebäude raus. Die etwa 60 Hochzeitsgäste haben sich die Stimmung aber nicht vermiesen lassen und ihre Party kurzerhand auf den Netto-Parkplatz gegenüber verlegt. Bei einem Auto wurde die Musik einfach laut aufgedreht und das Personal hat Getränke und Fingerfood serviert. Jedes Einsatzfahrzeug, das dann im weiteren Verlauf abgezogen ist, wurde dann mit einer Laola verabschiedet. Ja, und schlussendlich wurde dann im alten Stammhaus vom Grieschäfer weitergefeiert. Madeleine Kassem, Bad Emstal. Mit rund 800 Einsatzkräften, mehr als je zuvor, geht heute die Suche nach dem vermissten Arian aus Bremervörde-Elm weiter. Die Helfer werden demnach eine Suchkette bilden. Gleichzeitig sollen 10 Drohnen aufsteigen. FFH-Reporter Thomas Brockt. Die Helfer geben die Hoffnung nicht auf. Sie wollen heute eine Suchkette bilden. Das heißt, die Einsatzkräfte laufen in einer Reihe ein Gebiet ab, was eine sehr genaue und großflächige Suche nach Spuren ermöglicht. Auch Drohnen werden eingesetzt. Alles Mögliche ist in den letzten Tagen bereits versucht worden. Auch Ungewöhnliches, wie das Abspielen von Kinderliedern oder ein Feuerwerk, um die Aufmerksamkeit des autistischen Jungen zu gewinnen. Hinweise auf einen Kriminalfall gibt es laut Polizei nicht. Die goldene Taschenuhr eines Titanic-Passagiers hat bei einer Auktion in Großbritannien einen Rekordwert erzielt. Das Stück, das einst dem Millionär John Jacob Astor gehörte, wurde am Samstag für rund 1,4 Millionen Euro versteigert. Höchstbietender war demnach ein Privatsammler aus den USA. Die Uhr ist damit nach Angaben des Auktionshauses Henry Aldrich & Son das wertvollste je versteigerte Titanic-Andenken. Es ist Deutschlands größte Regionalmesse. Mehr als 1.100 Aussteller präsentieren sich heute auf dem Mannheimer Maimarkt. FFH-Reporter Marc Wilhelm. Wer sein Haus sanieren will, alle Infos gibt's auf dem Maimarkt. Wer wissen will, wo seine Milch herkommt, kein Problem. Landwirte zeigen Kindern, wie Kühe gemolken werden. Wer nach einem Ehrenamt sucht, der testet am Stand der Stadt Mannheim einen Mitwirkomaten. Nur drei Beispiele für das riesige Angebot der Messe in 41 Hallen und auf dem Freigelände. Die Veranstalter erwarten bis zum 7. Mai weit mehr als 250.000 Besucherinnen und Besucher. Marc Wilhelm, Mannheim. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Daniel Franzen. Achtung Autofahrer auf der A7 Fulda-Kassel. Zwischen Bad Hersfeld-West und Homberg-Efze sind Personen auf der Standspur. Bitte hier vorsichtig fahren. Und Achtung auf der A60 Bingen-Mainz. Zwischen Heidesheim und Dreieck-Mainz sind Rehe auf der Fahrbahn. Bitte auch hier vorsichtig. FFH, das Wetter. Es ist ziemlich wolkig heute am hessischen Himmel. Vereinzelt sind auch Regenschauer möglich. Dazu haben wir 18 bis 21 Grad am Nachmittag. Die Nacht bleibt meist trocken bei 5 bis 8 Grad. Morgen am Montag gibt es dann ein Gemisch aus Wolken und etwas Sonnenschein wieder, kaum Regen, erneut bis 21 Grad. Und am Dienstag, Achtung, da erwartet uns ein wunderbar das ist ein wahrer Frühlingstag, denn er ist nämlich schön warm mit bis zu 27 Grad.